Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Bärmann lädt nach Berlin ein, neue Spargelkönigin gekrönt und Maglohe steigt ab. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Bärmann lädt Interessierte zu einem Kongress des Deutschen Bundestages nach Berlin ein. Beginn ist am Mittwoch, den 1. Juni um 18 Uhr. Es werden die Auswirkungen von Entwicklungspolitik auf die Nachbarstaaten der Krisenregion diskutiert. Hierzu wird unter anderem Bundesminister Gerd Müller über das vielfältige Engagement Deutschlands und Europas in der Region berichten. Anschließend wird eine Diskussion mit Experten aus Bundes- und Europapolitik sowie der Entwicklungshilfe vor Ort stattfinden. Auf dem Nienburger Spargelfest am Sonntag wurde die neue Spargelkönigin gekrönt. Neue Amtsinhaberin ist Kim Vanessa Ohlmeier aus Wietzen. Die letztjährige Vertreterin des Nienburger Edelgemüses Ilona Schulze wurde somit von ihren Pflichten befreit. Sie freute sich über ein schönes Spargelfest zum Abschluss, aber auch mit einem kleinen Wermutstropfen. Ja, auf jeden Fall. Und aber ich werde mich auch noch, also ich werde die zukünftig auch noch ab und zu begleiten und auch für sie einspringen, wenn sie mal nicht kann. Das Wetter spielt auch diesmal super mit, weil letztes Jahr war das nicht so toll, da hat es leider ein bisschen geregnet und ja, nee, ich freue mich, dass auch so viel los ist. Am Sonntagabend ereignete sich auf der B6 in Höhe der Abfahrt Nienburg-West ein Verkehrsunfall. Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 34-Jähriger aus Wedemark in Richtung Hannover mit seinem VW Golf auf den vor ihm fahrenden VW Polo. Infolge des Zusammenstoßes kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der VW Polo kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam dann zum Stehen. Die Insassen des Polos wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso der Verursacher. Bei dem Golffahrer konnte an der Unfallstelle ein Alkoholwert von 1,83 Promille festgestellt werden, woraufhin sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Zudem ermittelt die Polizei Nienburg gegen den Mann wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der SC Maglohe steigt nach nur einem Jahr aus der Fußballbezirksliga wieder ab. Durch eine 1:3-Pleite in Hoya ist für den SC rechnerisch das rettende Ufer nicht mehr zu erreichen. Ebenfalls verloren hat der SC Uchte mit 2:4 gegen Heiligenfelde. Der SVBE Steimke bleibt seinem Erfolgskurs hingegen treu, gewinnt auch das zweite Spiel als feststehender Meister, nun mit 5:1 beim Tabellendritten Sudweye. Die Jungs von Trainer Ralf Schübling schaffen also den Spagat zwischen Feiern und Fußballspielen mit Bravour. Also das mit dem Feiern, denke ich mal, klappt ganz gut bei der Mannschaft. Und ja, heute war es auch wieder ein gutes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Am Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, aber wir haben dann durch die schnellen Tore, die 2-0-Führung, haben wir natürlich Sicherheit gewonnen. Ab da war das Spiel dann auch in unserer Hand. Weiterhin trennen sich Drakenburg und Solingen 1:1 und Twistringen fertigt den Landesberger SV mit 7:0 ab. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.